Das Phantom der Oper. Nach Gaston Leroux. Sechsteilige Podcast-Serie in Kunstkopf-Stereophonie von Regine Arem. Teil 5. Der Abstieg in die Tiefe. Am anderen Morgen war ich allein. Der Tisch war für ein üppiges Frühstück gedeckt, mit den erlesensten Köstlichkeiten. Im nächsten Moment betrat Erik den Raum, wieder schwarz gekleidet und mit einer Maske über dem Gesicht, und lud mich schweigend ein, an dem Tisch Platz zu nehmen. Seltsamerweise hatte ich auf einmal großen Appetit. Erik hingegen aß nichts, sondern begann mit stockenden Worten, seine Geschichte zu erzählen. Er stammte aus einem kleinen Dorf bei Rouen und war der Sohn einer Sängerin und eines Bauunternehmers, bei dem er früh in die Lehre ging. Seine Hässlichkeit war schon als Kind so überwältigend, dass er seiner ganzen Umgebung nur Entsetzen und Grauen einflößte. Allein meine Mutter ließ sich davon nicht stören. Sie entdeckte früh, dass ich eine ungewöhnliche Stimme besaß. Ungeachtet meines abstoßenden Äußeren begann sie mich zu unterrichten. Wenn wir gemeinsam sangen, entflohen wir der Welt um uns herum. Diese Stunden waren die schönsten meines ganzen Lebens. Sie liebte mich und ich liebte sie. Und im Gesang schienen wir auf ewig miteinander vereint. Er war 17. Ich war 17, als sie starb. Von diesem Moment an hielt ihn nichts mehr zu Hause. Und versuchte sein Glück als Sänger. Aber niemand wollte die Stimme eines so hässlichen Ungeheuers hören. Deshalb ließ ich mich schließlich von Jahrmarkt zu Jahrmarkt ziehend als lebenden Leichnam vorführen. In diesen Jahren begann ich auch meine Fertigkeiten als Gaukler und Zauberkünstler zu vervollkommnen, sodass mir bald ein sagenhafter Ruf vorausging, der mich schließlich an den Hof des Schahs von Persien brachte. Er beauftragte mich, für ihn eine Art Zauberpalast zu erschaffen. In einem Trakt errichtete er darin für die kleine Sultanin die sogenannte Folterkammer. Nachdem sie mich einmal durch Zufall singen gehört hatte, musste ich von nun an während der Foltern zur Steigerung ihrer Lust für sie singen. Sie nannte dieses Spiel, dem viele zum Tode verurteilte, aber auch einfach wahllos Ausgewählte zum Opfer fielen, die Rosa Stunden von Mazendan. Dieses Spiel, aber noch mehr meine Stimme, entzückte die kleine Sultanin so sehr, dass der Schah schließlich, rasend vor Eifersucht, beschloss, mich aus dem Weg zu räumen. Im letzten Moment konnte er fliehen und kehrte nach Paris zurück. Dort begann man gerade mit der Grundsteinlegung der Pariser Oper. Meines abenteuerlichen und ungeheuerlichen Lebens müde, bewarb ich mich als Bauunternehmer und wurde mit der Konstruktion des Unterbaus des Opernhauses beauftragt. Schnell erkannte er seine Chance. Er würde ein fantastisches Reich mit zahlreichen Geheimgängen und hohlen Wänden schaffen und so der Musik, die ich mehr als alles auf der Welt liebte, nahe sein. Und trotzdem unerkannt von allen bleiben. Ich werde dich jetzt zurückbringen, Christine. Aber da ich mich dir anvertraut habe, verstehst du nun, warum wir beide füreinander geschaffen sind? Ich habe die schönste Stimme der Welt und du bist das Instrument, durch das sie für die Welt hörbar wird. Wir sind füreinander geschaffen. Wir können nicht ohne den anderen leben. Spürst du es nicht auch, Christine? Wenn wir singen, vergesse ich Zeit und Raum. Wir verschmelzen miteinander. Es ist, als wären wir nicht mehr von dieser Welt. Von nun an ging ich in seinem fantastischen, untergründigen Reich ein und aus. Dabei trug er in meiner Gegenwart nach wie vor seine Maske. Aber wenn wir wirklich, wie er sagte, füreinander geschaffen waren, dann hatte ich das Recht, sein Gesicht zu sehen. Nimm die Maske ab, Erik, und zeig mir dein Gesicht. Nein, Christine, verlangen das niemals von mir. Warum nicht, Erik? Weil ich Angst habe, Christine, dass du dann nie mehr zu mir zurückkehrst. Erik, vertrau mir. Wenn du willst, dass unser Pakt gilt, dann nimm die Maske ab und zeig mir dein Gesicht. Es war das Grauen. Ich schaute in die blicklosen Höhlen eines Totenkopfes. Entsetzt wich ich zurück und wandte mich ab. Er war die Abscheulichkeit in Person. Du kannst mich nicht anschauen. Ich wusste es. Es ist zu viel für dich. Meine Hässlichkeit wird niemals etwas anderes als Abscheu in dir erwecken. Du wirst nicht mehr zu mir zurückkommen. In seinen Worten lag eine solche Verzweiflung, dass ich unwillkürlich zu ihm hinschauen musste. Da sah ich, wie aus den schwarzen Löchern seiner toten Augen zwei Rinnsale von Tränen über seine Wangenknochen hinunterrannen. Ach, seine Tränen. Ich spürte, wie mich diese Tränen mehr an diesen unglücklichen fesseln als alles andere. Doch, Erik. Ich komme zurück. Und du bist zurückgekommen, Christine. Ohne dass wir auf diesen Moment der Wahrheit nochmal zu sprechen kamen, trug er von nun an wieder seine Maske. Ja, ich bin zu ihm zurückgegangen, weil ich mit ihm in den Himmel steigen wollte. Weil ich mich ganz und gar ihm und unserer Musik ergeben wollte. Ja, ich wollte die Liebe zu dir vergessen. Aber ich konnte es nicht. Da ist etwas in ihm, das mir Angst macht. Ein Feuer. Eine Besessenheit, die sich von Mal zu Mal steigert. Ohne dass er es je gesagt hat, weiß ich es. Er will noch viel mehr als meine Stimme. Er will mich als seine Braut. Gestern nahm er meine Hand an das, was hinter der Maske seine Lippen zu sein schienen, und sagte: Wenn du mich verlässt, Christine, werde ich sterben. So sehr liebt er dich. Was ist das nur? Er weiß, dass ich dich liebe, Raoul. Wenn ich ihn verlasse, wird er sterben, sagt er. Was er nicht sagt, aber was ich mehr und mehr zu befürchten beginne, ist, dass er uns beide und vielleicht noch viele andere in seinen Tod mitnehmen wird. Es wird eine große Überraschung geben, sagt er. Was kann er nur damit meinen? Das nächste Mal. Es wird kein nächstes Mal geben. So sei es, mein Geliebter. Wir werden den Tod besiegen. Ich Ich beschäftigte mich den ganzen folgenden Tag mit den Vorbereitungen für die Flucht. Pferde, Wagen, Kutscher, Proviant, Gepäck. All das musste in großer Heimlichkeit vorbereitet werden und bis zum Abend bereitstehen. Christines Auftritt wurde allgemein mit Spannung erwartet. Sie sollte wieder die gleiche Partie singen, in der sie seinerzeit zum ersten Mal triumphiert hatte. Christine begann zunächst unsicher, schwach. Aber je mehr der Abend voranschritt, desto mehr gewann sie ihre Sicherheit zurück. Sie sang mit ganzer Seele und versuchte, alles bisher Erreichte noch zu übertreffen. Und es gelang ihr. Als sie im letzten Akt ihr Engelsgebet anstimmte, die Arme hob und sich von der Erde zu lösen begann, konnte ich nicht anders, als in meiner Loge aufzustehen, um mit ihr zusammen die Erde zu verlassen. In diesem Moment wurde es stockdunkel auf der Bühne. Als es wenige Augenblicke später wieder hell wurde, war der Vorhang gefallen. Schließlich hob sich langsam der Vorhang. Direktor Richard trat an die Rampe und verkündete mit ernster Stimme: Meine Damen und Herren, es ist etwas geschehen, das uns alle in größtes Erstaunen versetzt. Die Sängerin Christine Daae ist vor unser aller Augen verschwunden und nicht mehr auffindbar. Wir stehen vor einem Rätsel, das sich keiner erklären kann. Nach dem fantastischen Verschwinden von Christine auf offener Bühne wusste ich, dass nur einer dafür verantwortlich sein konnte. Erik. Er musste hinter unser Geheimnis gekommen sein und von unserer unmittelbar bevorstehenden Flucht erfahren haben. Christine! Christine! Ich stürzte aus dem Saal und rannte wie ein Besessener durch die Korridore und Treppen hinter der Bühne. Überall herrschte großes Chaos. Sie muss durch eine der Falltüren gestürzt sein. Sie wurde in den Bühnenhimmel hinaufgezogen. Ein hinterlistiger Einschlag. Jemand muss im gleichen Moment den Nabenschalter abgedreht. Christine! Christine! Ich machte mir die schrecklichsten Vorwürfe. Warum nur waren wir nicht eher geflohen? Jetzt hatte sie das Feuer, mit dem sie gespielt hatte, verschlungen. Wohin so eilig, Monsieur de Chagny? Lassen Sie mich durch, Madame. Ich suche Christine Daae. Dann sollten Sie sich an mich halten. Was? Sie können mir helfen? Ich habe gesehen, was passiert ist. Das Phantom! Psst. Ja, das Phantom. Aber sprechen wir nicht zu laut von ihm. Er kann überall sein, hinter jeder dieser Wände. Sie kennen ihn? Sie wissen, dass er tatsächlich existiert? Ich weiß seit langem, dass es ihn gibt. Er vertraut mir und ich kenne seine Eigenheiten. Mein Name ist Isabelle Giry. Ich bin als Logenschließerin hier im Opernhaus angestellt. Seit Jahren bin ich verantwortlich für seine Loge, die Loge Nummer 5. Und ich kenne auch die Wege, die er benutzt, um dorthin zu kommen. Heißt das, Madame, dass Sie mich zu ihm führen können? Ich kann es zumindest versuchen. Mich rührt Ihr Schicksal und das von Christine Daae. Dann lassen Sie uns um Gottes Willen keine Zeit verlieren. Gehen wir. Ja. Wenn Sie mir diesen Dienst erweisen, gehört Ihnen mein Leben, Madame. Ja, kommen Sie. Madame Giry zog mich mit sich. Gemeinsam gingen wir durch Gänge, die ich noch nie gesehen hatte, nicht einmal bei meinen Streifzügen mit Christine. Schließlich standen wir vor einer Tür, die Madame Giry mit einem Dietrich, den sie aus ihrer Rocktasche gezogen hatte, öffnete. Es war Christines Garderobe. Oh, Madame, ich wusste nicht, dass es noch einen zweiten Eingang zu Christines Garderobe gibt. Sie kennen sich hier aber gut aus. Nicht so gut wie ihr. Nun kommen Sie schon. Die Frau schubste mich in die Garderobe hinein, wo sie aus einer Schublade eine Pistole holte. Hier, nehmen Sie die. Was? Eine Pistole? Glauben Sie, es kommt zu einem Duell? Vielleicht. Obwohl er mir persönlich nie etwas zuleide getan hat, weiß ich, dass er ein schrecklicher Gegner sein kann. Madame Giry hatte einen Schemel an die dem großen Spiegel gegenüberliegende Wand gerückt, war draufgestiegen und tastete mit den Händen die Tapete ab, als suchte sie irgendetwas. Was machen Sie denn da? Lassen Sie uns doch gehen, Madame. Ja, das tun wir doch gerade. Ah, da ist der Knopf, ja. Sie sprang vom Schemel und ging zum Spiegel hinüber. In einer halben Minute sind wir zu ihm unterwegs. Wir gehen also durch den Spiegel, so wie sie es immer tat. Gegengewichte sind der einfachste Mechanismus von Geheimtüren. Sie brauchen nur immer einen Augenblick. Nehmen Sie Ihren Zylinder ab, schließen Sie Ihren Frack möglichst eng um Ihren Körper und schlagen Sie den Kragen hoch. Sehen Sie! In diesem Moment gab der Spiegel nach, wie eine Drehtür. Er riss mich und Madame Giry aufblitzend mit sich und warf uns aus der Helle in eine tiefdunkle Finsternis. Die Wand hinter uns hatte sich geschlossen. Wir lauschten in die Dunkelheit hinein. Dann zündete Madame Giry die mitgebrachte Laterne an. Folgen Sie mir. Wo sind wir hier? Das ganze Gebäude ist von Geheimgängen durchzogen. In einem solchen Gang befanden wir uns offensichtlich. Er war zwar zur rechten gemauert, zur linken aber bestand er nur aus Brettern. Durch die Ritzen konnten wir einen Raum erkennen, der durch eine schwache Lichtquelle erhellt war. Das ist der Hauptschaltraum. Er befindet sich direkt unter der Bühne. Psst! Moncler! Moncler, wo bist du? Sie suchen nach dem Oberbeleuchter. Ah, hier also befindet sich der Hauptschalter. Von wo aus der Bühnenraum als auch das ganze Opernhaus mit Licht versorgt wird. So ist es, Herr Kommissar. Und normalerweise ist Moncler als Oberbeleuchter dafür verantwortlich. Ja. Was befindet sich hinter diesem Verschlag da? Ich krieg die Tür nicht auf. Etwas Schweres scheint dahinter zu liegen. Oh Gott. Meine Güte. Das ist Moncler. Er ist tot. Raten Sie. Nein, atmet noch. Ich glaube, er wurde betäubt. Helfen Sie mir. Ja. Wir können nicht länger daran zweifeln, dass ein Unbekannter in den Schaltraum eingedrungen ist, den Beleuchter betäubt hat, und dann durch eine der Falltüren die Sängerin entführt hat. Ach, Monsieur, da fällt mir etwas ein. Ja? Ich habe Moncler schon einmal in so einem besinnungslosen Zustand hier unten entdeckt. Ach, und wann war das? Also, wenn Sie mich jetzt so fragen, es war an dem denkwürdigen Abend, als die Carlotta ihr mysteriöses Gequake ausstieß. Ah. Sie wissen schon, Herr Kommissar. Ja, ja, ja. Ich erinnere mich an den Vorfall. Sehr seltsam. Allerdings. Kommen Sie. Wir gehen und holen einen Arzt. Genau. So konnte er unbemerkt der Carlotta ein fürchterliches Krampfmittel in das Glas Sekt träufeln, das für sie in der Nähe der Falltüre bereitstand. Madame Giry erklärte mir, dass ich von nun an die Hand mit der Pistole immer schussbereit in Augenhöhe zu halten habe. Und sie ergänzte die Vorschrift mit dem absurden Nachsatz: Es kommt nicht darauf an zu schießen. Es kommt nur darauf an, dass Sie Ihre Hände so halten, als drückten Sie im nächsten Moment ab, wobei Sie die Arme leicht anwinkeln. Schauen Sie, wie ich es mache. Wenn Sie das beachten, können Sie die Pistole ruhig einstweilen in Ihre Tasche stecken. Gut. Haben Sie das kapiert? Ja. Und jetzt kein Wort mehr. Folgen Sie mir. Ich folgte Ihren Anweisungen aufs Genaueste. auch wenn ich ihren merkwürdigen Sinn nicht verstand. Was sollte ich auch ohne meine Begleiterin anfangen, in diesem Labyrinth, das sich über 5 Versenkungen hinab in die Tiefe erstreckte? Sind wir noch weit vom See entfernt? Lassen Sie uns doch endlich zum See gehen. Sie, Kind! Über den See werden wir niemals in seine Wohnung gelangen. Warum nicht? Weil dort seine Verteidigungsanlage am stärksten ist. Jeder, der von dort aus versucht, bei ihm einzudringen, stirbt. Es ist schrecklich. Aber was können wir denn dann tun? Es gibt noch einen anderen Weg, um in die Wohnung zu kommen. Bei der 3. Versenkung ist eine geheime Stelle. So gingen wir weiter durch das unterirdische Labyrinth. Wobei wir versuchten, möglichst unentdeckt zu bleiben. Wenn uns hin und wieder eine Gestalt mit einer Laterne entgegenwankte, drückten wir uns hinter einen Vorsprung in den Schatten. Psst, ein Heizer. Manche von ihnen leben immer hier unten. Sie sehen niemals das Tageslicht. Wir befanden uns bereits in der 3. Versenkung, als Madame Giry plötzlich anhielt. Aha, wir sind auf dem richtigen Weg. Mit zitternden Händen hob sie ein Seil vom Boden auf. Es ist sein Lasso. Das Lasso des Pentschab. Das Phantom ist nämlich nicht nur ein großer Magier. Er weiß auch meisterlich mit dem Lasso umzugehen. Das war der Grund, warum ich sie dazu angehalten habe, die Arme immer leicht angewinkelt auf Augenhöhe zu halten. Bei einem Angriff von Eric mit dem Pentschab wäre das Lasso nicht um den Hals, sondern auch um die Arme gefallen, sodass man es leicht wieder hätte lösen können. Madame Giry stellte ihre Laterne ab und tastete sorgfältig die Wand ab. Ist das Fundament der Oper? Einer der Steine gab nach. Wenn mich nicht alles täuscht. Und dahinter öffnete sich ein Loch in der Wand. Befindet sich darunter die Wohnung am See. Von nun an müssen Sie allein weitergehen, Monsieur. Vorsicht, die Hand immer schussbereit. Und keinen Mucks mehr. Hier hinein. Madame Giry leuchtete den Raum aus und deutete auf ein Loch im Boden. Sie müssen ein paar Meter in die Tiefe fallen. Das ist die einzige Möglichkeit. Und dann dort nach dem verborgenen Knopf für die Tür nach nebenan in seine Wohnung suchen. Hier, nehmen Sie die Laterne. Ja. Danke, Madame. Viel Glück, Monsieur. So leise wie möglich ließ ich mich in den unteren Raum hinabgleiten. Unten angekommen, hielt ich den Atem an. Noch nie war die Nacht um mich herum so undurchdringlich gewesen. Noch nie hatte die Stille unheilvoller geklungen. Über meinem Kopf hörte ich, wie Madame Giry den Stein in seine Ausgangsposition zurückschob. Das Phantom der Oper. Nach Gaston Leroux. 6-teilige Podcast-Serie in Kunstkopf-Stereophonie von Regine Arem. Teil 5. Mit Mirko Kreibich, Marina Frenk, Fabian Hinrichs, Max von Pufendorf und Matthias Habig als Erzähler. Musik: Michael Rodach. Ton und Technik: Peter Awer und Wenke Decker. Regieassistenz: Jonas Kühlberg. Regie: Regine Arem. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2019. Redaktion: Juliane Schmidt.